Sag mal, Damir, kann die Kamenska ja etwas gehört haben? Nein. Ich habe so laut im Park nach ihr gerufen, dass ich bestimmt jedes Geräusch im Umkreis von einem Kilometer übertönt habe. Sie hat mich sofort bemerkt und sah überhaupt nicht erschrocken aus. Eher nachdenklich. Vielleicht wegen dir. Reißt du dein Maul nicht auf? Du hast uns alle in Gefahr gebracht, Idiot. Ich hatte doch gar keine andere Wahl. Als Herr Rothstein plötzlich vor mir, Semyon, sagte zu mir, als ob er sich mir an den Hals werfen will. Wir waren 5 Jahre in derselben Mannschaft. Du bist ein solches Rindvieh. Er hat gedacht, ich sitze im Knast wie die nächsten 15 Jahre. Na und? Du hättest vorzeitig entlassen sein können. Wegen guter Führung. Sarip hing mir noch am Arm, er war schon ganz grün und ziemlich hinüber. Was blieb mir also übrig? Ach. Man bringt nicht Leute um, während verliebte Spaziergänger vorüberschlendern. Das ist Schnee von gestern Abend, Doktor. Alferovs Leiche verschwinden zu lassen, wie üblich, war nicht drin. Ich wusste ja, er ist Kurgast, man wird ihn suchen. Darum habe ich ihn auf sein Zimmer gebracht und ins Bett gelegt. Er teilt sich den Raum mit einem Dobrinin, einem Angeber, der die Nächte bei einsamen Hausfrauen verbringt. Auch gestern. Ich habe gedacht, das dauert ein bisschen. Hör auf zu denken, Hirni. Aber dieser Dobrinin kommt mitten in der Nacht zurück. Zu früh, um ihm die Sache in die Schuhe zu schieben, aber immerhin spät genug, dass ich verduften konnte. Und Sarits Kadaver? Im Nebengebäude. Der Wagen steht am Pavillon. Könnte sein, dass seine Familie ihn vermisst. Nein, Damir, das glaube ich nicht. Die wissen, dass er krank im Kopf ist. Der ist öfter mal verschwunden. Und warum sollte er sich nicht einfach umgebracht haben? Depressionen und so. Nein. Sarip ist unser geringstes Problem. Ja. Ah, Gott sei Dank haben wir wenigstens einen Film abgedreht. Asanov ist weg und die Leiche von dem Mädchen im Keller. Bleibt Marzev. Können Sie mir den Tag nennen, an dem Nikolai Alferov im Sanatorium auftauchte? Nein, kann ich nicht. Ist denn der Ankunftstag nicht im Anmeldebuch vermerkt? Unter Brinin haben Sie vor Alferov kennengelernt? Nach ihm, einen Tag später. Hat er Sie nicht gebeten, ihn mit Alferov bekannt zu machen? Wozu? Sie wohnten doch zusammen in einem Zimmer. Wer hat sich noch an Sie herangemacht während Ihres Aufenthalts im Sanatorium? Damir Lutfi Rachmanowitsch Ismailov aus Novosibirsk. Filmregisseur und Komponist. Er bewohnt eine Luxussuite im 1. Stock. Ich frage mich, wie dieses Feuer ausbrechen konnte. Nehmen wir an, die Tusso und der Illipotaner sind vor dem Feuer geflohen, wollen nun endlich ihren Filmjob hinter sich bringen und versuchen, uns durch die Polizei ausfindig zu machen. Das wäre blöd. Unmöglich, sie haben weder Adresse noch Telefonnummer. Nur die Nummer eines Postfachs. Und es fragt sich, wie lange Marzev stillhält. Soll ich ihn nicht... Also ein Knall... Dieser Regisseur Damir Ismailov hat Sie ebenfalls nicht gebeten, ihn mit Alferov bekannt zu machen? Quatsch. Wann ist Ismailov aufgetaucht? Vor Alferov? Hat er es Ihnen denn nicht gesagt? Anastasia Pavlovna, es ist nicht das erste Mal, dass Sie meine Frage stellen. Darf ich Sie an einen nicht ganz unbedeutenden Umstand erinnern? Sie, liebe Frau Kamenskaya, sind die Zeugin. Sie haben keine Fragen zu stellen, sondern zu beantworten. Dass Sie eine Mitarbeiterin des GOWD in Moskau sind, macht Sie noch nicht zu einer Spezialistin für Verbrechensaufklärung. Aber ich... Ich versehe meine Tätigkeit seit vielen Jahren. Und glauben Sie mir, ich habe einige Erfahrung. Und die genügt mir völlig, um die Aufklärungsrate bei Mordfällen auf einem Niveau von 96% zu halten. In Moskau liegt die Aufklärungsrate etwas niedriger. Habe ich recht? Wie erklärt es sich, dass Sie nacheinander Schachnowitsch, Alferov und Dabrinin abweisen und dann plötzlich selbst eines Abends auf Alferov zugehen und mit ihm ein Gespräch beginnen? Er hat mir ganz einfach leid getan. K. kein Wort über den Film, verstanden? Du erzählst nur von der Annonce, von dem fetten Schlägertypen, der dich eingewiesen hat, vom Schwimmbad, von den reichen Kunden, die sie dir bringen wollten. Denk dir nichts aus, sag immer die Wahrheit, aber vom Film kein Sterbenswort. Wieso nicht? Weil wir nicht wissen, an wen wir geraten sind. Zeitungsannoncen, Postfach, das sind Sachen, die kennt jeder. Sowas ist völlig legal und dass wir davon wissen, stellt keinerlei Gefahr dar. Mit dem Film ist es etwas anderes. Na gut, ich werde nichts erzählen. Ich hab's im Gefühl, dass es so besser ist. Ich bin froh, dass ich dich getroffen hab, Vlad. Gib mir deine Hand, Mama. Und wundere dich nicht, wenn ich etwas zu zittern beginne. Mein Gott, Baby. Wir werden dir gleich was besorgen. Ja? Hier spricht der Doktor. Hören Sie, Marzev. Sie müssen noch etwas warten, bis Sie verarztet werden. Das ist eine Katastrophe. Ein technisches Problem. Aber keines, das wir nicht zu lösen imstande wären. Ich zahle Ihnen sehr viel Geld dafür, dass... Wir liefern Ihnen Menschenleben. Die sind auch in diesem Teil der Welt nicht leicht zu beschaffen. Und mein Menschenleben? Ich halte es nicht länger aus. Ich brauche den neuen Film. Ich fühle, wie der kleine Jurotschka in mir wach wird. Ja, ja, ja. Er wird sehr böse sein. Sehr, sehr böse. Marzev, geben Sie uns noch einen Tag... Die Typen haben das Mädchen in das Schwimmbad des Sanatoriums gebracht. Daran gibt es keinen Zweifel. Die hohen Eisentore, die bunten Wandfliesen, die eine sibirische Winterlandschaft darstellen. Es kann sich nur um dieses Hallenbad handeln. Makarov steckt immer noch in der Doline. Ich rieche ihn schon. Was sagt unser Mann vor Ort? Schachnowitsch hat uns auf eine Frau Kamenskaja aus Moskau hingewiesen. Eine harte Nuss, die er nicht knacken konnte. Sie hat Golovin gesagt, sie arbeite für das Innenministerium. Kamenskaja und möglicherweise auch ihr Geliebter, ein Damir Ismailov, Regisseur und Komponist aus Novosibirsk, haben den Ermordeten zuletzt gesehen. Haben Sie Svetlana und dem Jungen Fotos von Ismailov und der Kamenskaja gezeigt? Sicher. Sie haben sie niemals getroffen. Übrigens ist der Junge kein Junge. Wie bitte? Es handelt sich um einen Lilliputaner in Kinderkleidern. Wozu brauchen die einen Zwerg? Merkwürdig. Starkov, die Sache wird immer heißer. Beantworten Sie mir drei Fragen. Erstens, was für eine perverse Bande hat sich in der Doline niedergelassen? Zweitens, wer steckt hinter dem Mord an Alferow? Klären Sie diesen Mord auf welche Weise immer. Ja, nur ich drittens muss aber... Drittens möchte ich wissen... Wer diese Kamenskaja ist. Traut man uns in Moskau die Aufklärung des Falles nicht zu? Alferow war Moskauer Bürger. Er gehört uns, auch als Leiche. Seltener Habgier. Unsere Abteilung will vor allem herausfinden, ob der Mord an Alferow in Moskau geplant wurde. Schließlich arbeitete Alferow als Chauffeur des Präsidenten der Nord Trade Limited. Er könnte etwas gewusst haben. Deshalb bin ich hier. Wir haben begonnen, die Möglichkeit eines Auftragsmords zu überprüfen. Bis jetzt zeichnet sich nichts ab. Welche anderen Möglichkeiten haben Sie ins Auge gefasst? Eifersucht und Geld. Wir haben dort ein ganzes Wettbüro eingerichtet. Wetten auf Frauen. Einsatz 100.000 Rubel. Nicht übel. Und wie viele Teilnehmer? So viel wir wissen, drei. Das Opfer selbst, sein Zimmergenosse Pavel Dabrinin und der Hauselektriker Schachnowitsch. Geben Sie mir die Zeugenaussagen. Ich will sie gleich durcharbeiten. Hier ist schon mal die Liste der Verhörten. Ah, gut. Anastasia Kamenskaja vom GUWD Moskau. Wer ist das? Die Zeugin Kamenskaja gehört zu den Personen, die das Schema Eifersuchtsmord bestätigen könnten. Was soll das heißen? Alle drei Teilnehmer der Wette haben konsequent versucht, ihr den Hof zu machen und alle drei sind gescheitert. Und dennoch stört mich daran etwas. Moment, wir sind da. Da es ist kalt geworden. Was stört Sie an der Kamenskaja-Verführung? Dabrinin und Schachnowitsch sind zwei gut aussehende Männer. Der eine blonde, andere brünett, zwei richtige Supermänner. Dagegen ist die Kamenskaja eine unansehnliche, uninteressante, stille Frau. Ach. Bei Männern hat sie keinen Erfolg. Also doch keine Eifersucht? Sondern eine offene Rechnung. Vielleicht hat Alfarow seine Wettbrüder reingelegt. Er hatte etwas mit der Kamenskaja, verschwieg es aber, um den Einsatz in die Höhe zu treiben. Das ist ja eine verblüffende Theorie. Anastasia, Sie sind unverbesserlich. Sie machen keine Behandlungen mehr, Sie sind... Aber ich war gerade schwimmen. Sie essen zu wenig. Hier ist ein Sanatorium und kein Zeltlager. Habe ich Ihnen vielleicht die falsche Behandlung verordnet? Ach was, das ist bloß eine leichte Depression. Geht vorüber. Das traurige Ereignis hat Sie wohl sehr getroffen. Ja, das auch. Machen Sie sich keine Sorgen. Heute werde ich mit Ihrer gütigen Erlaubnis noch ein wenig melancholisch sein. Aber morgen ist alles wieder in Ordnung. Das verspreche ich Ihnen. Vielleicht einen Tee? Lieber Galorin, ich muss Ihnen jetzt ein paar unangenehme Dinge sagen. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns ab sofort duzen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Damit es dir leichter fällt, mir zu antworten. Also, Kamenskaja ist nicht irgendeine Sekretärin im GUWD, wie du dir aufgrund ihres Aussehens zusammengereimt hast. Sie ist eine erfahrene Kriminalistin. Wir arbeiten in einer Abteilung. Wie denn? Sie ist... Jetzt rede ich! Anastasia ist die Beste von uns. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Mord irgendetwas gesehen oder gehört hätte. Anstatt ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, hast du, Penner, sie gekränkt. Hätte sie nicht sagen können? Moment! Ich übernehme das jetzt. Ich werde mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber inkognito. Wieso denn inkognito? Mit wem außer Ismailow hat sie Kontakt? Wer sind ihre Nachbarn? Regina Arkadjewna Walter. Eine alte Lehrerin unserer Musikschule. Wohnt direkt... Du wirst sie mir vorstellen. Danke. Geben Sie Starkov noch ein Stück Braten. Er sieht krank aus. Vielen Dank, Eduard Petrovich. Ich beginne mit Ihrer dritten Frage. Anastasia Pavlovna Kamenskaja, die im Sanatorium das Zimmer 513 bewohnt, ist Mitarbeiterin der Kriminalpolizei in Moskau. Höchstwahrscheinlich ist sie bloß aus Zufall in der Doline. Sie hat Oberleutnant Golovin ihre Hilfe angeboten. Aber der... Nun ja, er hat sie zurückgewiesen. Ihr bester Mann, nicht wahr? Kommen wir zur zweiten Frage. Was ist nötig, um die Mordsache Alferow abzuschließen? Bisher lauten die Erklärungen ein Auftrag aus Moskau oder eine Abrechnung in Geldangelegenheiten. Was die Version mit dem Auftragsmord angeht, so ist Major Korotkov von der Moskauer Kripo eingetroffen. Wir können diesen Major hier nicht brauchen. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Ermittlungen etwas nachzuhelfen. Und wie? Wir brauchen das hier. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen und den Major loszuwerden, mag das genügen. Aber wir müssen, verstehen Sie, herausfinden, wer wirklich hinter den Morden steckt. Ich sage Ihnen das als der mächtigste Mann der Stadt und als Großvater. Als Großvater? Meine Enkelin Verotschka ist seit Tagen verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Aber zum ersten Mal bin ich ernsthaft besorgt. Begreiflich. Ja, Sie sollten das begreifen. Wenn Verotschka mit dieser Sache etwas zu tun hat, und wenn ihr etwas geschieht, werden Köpfe rollen. Verstehe. Eduard Petrovich. Was Ihre wichtigste Frage betrifft, wo steckt Makarow mit seiner Mafia? Da schlage ich Ihnen vor, die Kamenskaja zur Aufklärung der Sache zu benutzen. Ihre beste Idee seit Wochen. Sprechen wir darüber. Das Dessert bitte. Und die Cognac-Flasche. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Es dauert nicht mehr lange, Vlad. Oh, mein Kleiner. Sie haben gesagt, sie geben dir was. Warum halten Sie uns fest? Sie sagen, Sie ermitteln wegen dem Mord. Er ist zur selben Zeit passiert, als wir die Bude abgefackelt haben. Und zwar in der Nähe von dem Bad, wo die mich gefilmt haben. Du hast recht gehabt, Vlad. Wenn wir nicht abgehauen werden, wären wir jetzt auch tot. Wir leben, Vlad. Aber wie, Sveta, aber wie? Komm. Ja, bitte? Guten Tag, Regina Arkadievna. Erinnern Sie sich an mich? Ich heiße Golovin. Ich habe mich vor einigen Tagen mit Ihnen unterhalten. Ja, guten Tag, mein Lieber. Natürlich erinnere ich mich. Und das ist wohl Ihr Kollege. Völlig richtig. Mein Name ist Korotkov. Ich habe eine etwas delikate Bitte. Sie müssen verstehen, es geht um einen Mord. Das ist eine ernste Sache. Und wir rechnen sehr auf Ihre Hilfe. Heiliger Himmel, so eine lange Einleitung. Als wollten Sie mich um Geld bitten. Ach, wir möchten nur, dass Sie uns mit Ihrer Nachbarin bekannt machen. Mit Nastjenka? Ja. Aber wozu diese Umstände? Sie können einfach anklopfen. Sie wird Sie, na, wenn Sie Glück haben, nicht rauswerfen. Dürfen wir eintreten? Ja, bitte, bitte. Wir möchten nicht, dass Ihre Nachbarin erfährt, dass ich bei der Polizei arbeite. Soll ich das so verstehen, dass Sie Nastja in irgendeiner Weise verdächtigen? Nötigen Sie mich nicht, Dienstgeheimnisse zu verraten. Oh, ich bin die Diskretion in Person. Makarov besteht darauf, dass du weiterhin die Kamenskaja anbaggerst. Obwohl Sareb aus dem Weg ist? Aber das ist gefährlich. Ich sage dir, die Kripo interessiert sich für sie. Ich habe es zufällig erfahren. Au! Ist doch interessant. Wir müssen wissen, warum die Kripo sich für sie interessiert. Du musst sie ausfragen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Semyon. Sie ist kalt wie ein Fisch. Wieso? Ich denke, du hast sie gefühlt. Eben nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie sich über mich lustig macht. Der Doktor sagt, sie ist dein einziges Alibi. Sie war mit dir zusammen, als ich Alferov die Birne rausgedreht habe. Du kannst es dir nicht leisten, jetzt den beleidigten Gockel zu spielen. Verdammt doch mal nicht so fest. Stellen Sie sich vor, ich habe schon wieder Besuch. Sie sind eine begehrte Frau, Regina Arkadievna. Ich stelle Ihnen meinen Neffen vor. Kommen Sie, kommen Sie. Nein, bitte. Ich will nicht schon wieder einen Mann kennen. Aber das ist... Wen bringen Sie denn da, liebe Tante Rina? Ich bin Anastasia Kamenskaja. Sie pflegt ihren Rücken und übersetzt Krimis. Eine entzückende Frau. Ja, das sehe ich. Mein Name ist Jura Korotkov. Darf ich Sie nach dem Abendessen zu einem Spaziergang einladen? Fallen Sie immer so mit der Tür ins Haus? Und zum Tanz? Tanzen Sie? Ich tanze nicht, aber ich kann tanzen. Und das heißt, ich kann meinen kaputten Körper zwingen, Tanzfiguren zu vollführen. Ich selbst, Nastja Kamenskaja, tanze nicht. Oh, Verzeihung, ich störe wohl. Aber nein, Damir, komm ruhig herein. Aber warum sollte ich meinen Körper nicht noch ein wenig quälen? Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Wissen Sie was? Wir gehen erst mal zu mir, trinken Kaffee. Was ist denn hier los? Nastja, ich muss... Ja, und danach, die Idee mit dem Kaffee ist ausgezeichnet. Danach tanzen wir. Oh ja, aber Nastja... Regina Arkadievna und Damir Ludwila Trachmanowitsch können sich auch ohne uns unterhalten. Einen schönen Abend, Tante Rina. Was habe ich hier bloß getan? Lass dir das eine Lehre sein, Damir. Du hast keine Ahnung, wie man um eine Frau wirbt. Herrlich. Der war fertig. Warte. Jura, mein Gott, lass dich umarmen. Endlich bin ich nicht mehr allein in diesem Rattennest. Bloß gut, dass da mir dazu gekommen ist. Ich hätte dir das Tanzen sonst verweigern müssen. Ja, fürchtest du um deinen Ruf? Es hätte seltsam ausgesehen, wenn ich gleich eingewilligt hätte. Ich war kein einziges Mal tanzen. Sollen wir jetzt reden? Oder beim Tanzen? Besser beim Tanzen, Nastja. Der Chef glaubte, du könntest hier Hilfe gebrauchen. Darum hat er mich hergeschickt. Als erstes musste ich feststellen, dass die hiesige Polizei nicht so sehr an dir interessiert ist. Wie auch? Bei 96% Aufklärungsquote? Die kennen hier alle Mörder persönlich. Vielleicht begehen sie sogar die Morde selbst. Wir glauben ja, dass Alfredov im Auftrag seiner Moskauer Kollegen von der Nord Trade gekillt wurde. Vielleicht, weil er zu viel über den Generaldirektor wusste. Vielleicht ist die ganze Sache eine Moskauer Affäre. Wozu in die Ferne schweifen? Sieh, das Böse liegt so nah. Du meinst eine lokale Geschichte? Eifersucht und Hass in der Doline? Weniger Leidenschaft, mehr Berechnung, denke ich. Wie hast du dich übrigens Regina Walter vorgestellt? Oh, Kriminalpolizei. Streng geheim. Wenn du der alten Dame erzähltest, dass du von der Kripo bist, wird es bald das ganze Sanatorium wissen. Ja, genau das will ich erreichen. Es sollen alle erfahren, dass die Kripo hinter der undurchsichtigen Anastasia Kamenskaja her ist. Entweder der Mörder ist noch in der Nähe, oder er hat einen Kontaktmann hier. Er sollte jedenfalls ein vitales Interesse daran haben, herauszufinden, was die Polizei weiß und was du weißt. Kurz, ich bin der Lockvogel. Danke für den Tanz. Mein Rücken tut weh. Gib mir die Spritze, ich setz dir den Schuss. So, nun ist das Kind gestillt. Wollen Sie mir jetzt erzählen, für welchen Job Sie in der Stadt sind? Quälen Sie uns doch nicht so. Ich habe Ihnen alles gesagt. Man hat mich im Schwimmbad gefilmt, ich sollte auf Freier warten. Ach, und der Zwerg hier? Sollte der Ihnen den Abwasch machen? Man hat mir gesagt, es gibt Geld. Ich brauchte Geld. Also bin ich gekommen. Ohne nachzufragen, worum es geht. Sie wollen mich verarschen. In diesem Zustand frage ich nicht groß nach. Man hat mich zu Sveta gebracht an diesem Abend und dann brach das Feuer aus. Und dann brach das Feuer aus. Und dann haben sie sich rasch die Kinderkleider übergezogen. Um diesen Schwachsinn zu hören, habe ich unseren Giftschrank geplündert. Ja? Hören Sie, ich kann nicht länger warten. Martsev, nun machen Sie doch. Sie wird sterben. Ich hasse sie. Sie wird sterben. Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrer Frau Mama, Martsev. Ich habe keine Zeit mehr. Aber Sie kriegen doch Ihren Film. Scheiße. Dieser Mensch, den ich unbedingt vergessen wollte und der sich gerade deshalb wieder und wieder in meine Erinnerung gedrängt hat, wie ein Ohrwurm oder ein greller Reklamespruch, den man, ohne es zu wollen, nachplappert. Dieser Mensch wird mich ab heute nicht mehr beunruhigen. Das habe ich beschlossen. Chanin. Oh, ein armer Poet. Wo haben Sie das denn her? Steckte gestern im Briefkasten. Mit einem Foto von Nikolai Alfarov. Hier. Wer ist dieser Chanin? Boris Wladimirovich Chanin wurde letzte Nacht ins Leichenschauhaus des städtischen Krankenhauses eingeliefert. Selbstmord. 50 Schlaftabletten. Was fehlte ihm, außer Alfarov? Die Ärzte tippen auf eine manisch-depressive Psychose. Von den Verwandten wissen wir, dass Chanin homosexuell war. Und Alfarov? Heißt das, er auch? Ja. Dass er sich nicht sonderlich für Frauen interessierte, war klar. Der Fall ist erledigt. Es werden eben nicht alle Verbrechen mit Schweiß und Blut aufgeklärt. Der verschmähte Liebhaber rächt sich, wird den Gedanken an den toten Geliebten aber nicht los und schenkt sich schließlich das ewige Vergessen. Ein Drama unter Schwulen. Exakt. Manchmal kommt einem eben der Zufall zu Hilfe. Nun blasen Sie mal Ihre Backen nicht so auf, Kommissar Zufall. Lies das, bitte. Die Tragödie der Minderheiten, mir kommen die Tränen. Sieh an, das ist doch unser Freund Alferow. Sie glauben, ein gewisser Chanin habe Alferow umgelegt. Unglückliche Liebe, Mord, anschließend Selbstmord. Eine Finte? Erwittere doch nicht überall eine Finte. Du weißt so gut wie ich, dass nicht irgendein Chanin, den wir nicht kennen, Alferow auf dem Gewissen hat, sondern der gute alte Semyon. Gewissen? Nicht so voreilig. Könnte es nicht sein, dass dieser Chanin wirklich mit Alferow zusammen war? Die Polizei fand heraus, dass die beiden ein Paar waren. Sie verhörte Chanin, sah in ihm den Mörder, setzte ihm kräftig zu. Irgendwann wurde der Typ hysterisch, nahm den Wunsch für eine Tatsache, schrieb das Geständnis und schied aus dem Leben. Kommt vor bei Geisteskranken. Meinst du? Glaub an dein Glück und an das von Semyon. Bei dem muss der Teufel die Wiege geschaukelt haben. Was hast du vor? Bloß weg aus diesem Elendsgebiet. Und Marzew? Hast du ihn vergessen? Er ist vollkommen nervös. Makarow hat angeordnet, dass wir den Film heute noch drehen, ob wir das Mädchen und den Lilliputaner finden oder nicht. Der Mann von der Moskauer Kripo ist gerade eben abgereist. Das heißt, wir haben freie Bahn. An die Arbeit, Genosse. Verdammt nochmal, und was soll ich mit der zickigen Kamenskaja anfangen? Gar nichts mehr. Mit Alferow sind wir fertig. Zarebs Leiche werden Sie nicht finden. Anastasia Kamenskaja ist keine Gefahr mehr für uns. Hat sie dich nicht mit dem Kripo-Mann betrogen? Also bitte, schreib ihr halt einen Abschiedsbrief. Aber ohne Schlaftabletten. Das wird wohl heute nichts mehr. Warum lachen Sie denn? Ein Blumenstrauß. Ich hätte es mir denken können, dass auch dieser älteste aller alten Hüte noch zum Einsatz kommen. Für Sie, bitte. Danke. Hier ist eine passende Vase. Ist der Mülleimer? Der Mülleimer. Entschuldigen Sie die Störung, mein Name ist Anatoli Wladimirowitsch Starkow. Ich bin Chef der Aufklärung in der Stadt. Anastasia Pawlowna, ich mache lieber keine Umschweife. Es ist zu einem betrüblichen Missverständnis zwischen Ihnen und der Polizei der Stadt gekommen. Ich möchte Sie um Entschuldigung bitten. Nehmen Sie meine Entschuldigung an? Nein. Muss ich Ihre Antwort so deuten, dass Sie unter keinen Umständen mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten wollen? Ach, reden Sie doch nicht so geschwollen. Geht es um den Mord an Alferow? Denken Sie hin, der Mord an Alferow ist bereits aufgeklärt. Es geht um ernsthaftere Dinge. Wir glauben, dass sich in der Stadt eine kriminelle Gruppe gebildet hat. Ich möchte Sie einem Menschen vorstellen, der in diesem Zusammenhang einige Fragen mit Ihnen erörtern möchte. Warum kann er nicht persönlich kommen? Ist er Invalide? Afghanistan-Versehrter? Nein, nein. Er ist, so viel kann ich Ihnen verraten, eine völlig integre Person. So, so. Ihr Chef, nehme ich an. Mein Freund. Also Ihr Chef. Er nimmt heute an einem Fest in der Stadt teil. Und ich möchte Sie ihm auf diesem Fest vorstellen. Ein Fest? Also, fahren wir. Hier sind wir. Ich verlasse Sie jetzt, Anastasia Pawlowna. Sie gehen spazieren. Gehen Sie nur nicht zu weit weg. Man wird an Sie herantreten. Und? Muss ich lange spazieren gehen? Man wird sie nicht warten lassen. Sind Sie schon angefroren? Der große Unbekannte. Mein Name ist Eduard Petrovich Denisov. Ist es Ihnen angenehm, im Gehen zu reden? Oder wollen Sie lieber stehen? Ich ziehe es vor, zu sitzen, Eduard Petrovich. Mir ist wirklich etwas kalt. Hier entlang. Nehmen Sie auch einen Kaffee? Zwei Kaffee, bitte. Anastasia Pavlovna, lassen Sie mich so beginnen. Ich habe mein ganzes Leben lang Geld gemacht. Manchmal an der Grenze der Legalität, manchmal auch jenseits. Aber heute bin ich ein ganz legaler Kapitalist. Im Alter bin ich etwas sentimental geworden. Ich verspüre den Wunsch, Gutes zu tun. Klingt gefährlich. Hören Sie, mir ist es nicht gleichgültig, was in meiner Stadt vorgeht. Ich habe Gründe anzunehmen, dass in der Gegend Verbrecher aufgetaucht sind, die einen Handel mit lebender Ware organisieren. Und deshalb möchte ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Warum gerade mich? Weil diese Bande auf irgendeine Art mit dem Sanatorium Doline zusammenhängt, in dem Sie zurzeit wohnen. Es ist dort etwas im Gange. Wir haben eine interessante Information und würden sie Ihnen zur Verfügung stellen, wenn Sie sich bereit erklärten, uns zu helfen. Eduard Petrovich, ich weiß, dass Sie die Aufklärung des Mordes an Alferow inszeniert haben. Woher? Das Foto von Alferow, das Kanin angeblich seinem Abschiedsbrief beigelegt hat, konnte nur im Sanatorium aufgenommen worden sein. Alferow trug darauf ein Hemd, das er gerade gekauft hatte. Kaum wahrscheinlich, dass Kanin dieses Bild besessen haben könnte. Sie haben recht. In den letzten Wochen wurden von meinem Mann im Sanatorium Fotos aller Kurgäste gemacht, ohne Ausnahme. Außerdem, der Abschiedsbrief von Kanin ist einer uralten Nummer der Zeitschrift Ausländische Literatur entnommen, stammt von einem spanischen Dichter. Sehr unglaubwürdig, dass Kanin das zitiert haben sollte. Ein Leidender borgt sich nicht die Gefühle eines anderen. Phänomenales Gedächtnis. Ihre Leute pfuschen. Das war für die Zeitung, meine Liebe, nicht für Sie. Ich nehme zu Ihren Gunsten an, dass Sie nicht die Mörder Alferows decken, sondern lediglich Major Korotkow aus dem Spiel werfen wollen. Die Untersuchung des Mordes musste um jeden Preis eingestellt werden, um nicht die Leute aufzuschrecken, die sich in der Doline eingenistet haben. Wenn ich mich auf Sie einlasse, dann nicht, weil ich an Ihre Güte glaube, sondern weil Ihre Konkurrenten in der Doline noch mehr Blut vergießen werden, wenn wir nicht bald eingreifen. Ich bin erleichtert. Also, her mit den Informationen, von denen Sie gesprochen haben. Und was ist mit den Hotels und den Pensionen? Habe ich alle abgecheckt, Doktor. Kein Mädchen mit einem Zwerg abgestiegen. Mit einem Zwerg, du Trottel. Vlad geht als Junge durch. Sie werden sich als Mutter und Kind ausgeben, wie im Drehbuch. Etwas macht mir noch größere Sorgen als das Verschwinden der beiden. Das Mädchen trägt dieses scheiß Kleid, das Marzew an seine Mutter erinnert. Und er besteht darauf, dass sie es im Film auch trägt. In ihrer letzten Rolle. Ja, wo sollen wir so schnell so einen Fetzen auftreiben? Das wird eng. Das wird sehr eng. Sie wollen alles nochmal nachstellen. Mein Auftritt im Pad und so. Eine Moskauer Kommissarin will mir ein paar Fragen stellen. Du musst aufpassen, Sveta. Du musst sehr aufpassen. Sag nichts von dem Film. Ja, ja. Nastja, die beiden werden gleich da sein. Na, kommen Sie rüber ins Hallenbad. Ich komme sofort. Nanu? Auf wen wartest du denn? Auf Regina Arkadjewna Walter, Ihre Nachbarin. Sie muss gleich vom Essen zurück sein. Ich habe bei ihr Klavierstunden. Wo denn? Im Kinosaal. Da ist ein Klavier, direkt auf der Bühne. Wie heißt du, kleines Genie? Igor. Na denn? Viel Erfolg, Igor. Ja? Oh nein. Verdammt. Was geht ab? Jetzt sitzen wir in der Scheiße. Machtzeff ist abgehauen. Ich drehe nie wieder für Wahnsinnige. Dieser Schwachkopf. Wie will er die beiden finden, wenn wir sie nicht finden konnten? Ich habe ja gleich gesagt, wie wir die Sache einfach zu Ende bringen können. Dieser fette Typ sagte zu mir, du musst lächeln, Püppchen, du musst lächeln. Sie standen hier? Ja, hier etwa. Sehr merkwürdige Musik begann. Ich war ganz nackt, nur meine Stöckel hatte ich an. Ich lief ein paar Schritte. Zeigen Sie es uns. Geben Sie mir noch mal Feuer? Behalten Sie das Feuerzeug. Wo bleibt sie denn nur? Das ist die Moskauer Fragetechnik. Dauert etwas länger, bringt aber auch nichts. Sehen Sie diesen Mann da drüben? Wo? Er streicht hier herum. Mir scheint, er ist verrückt. Da, bei dem Baum steht er. Ich sehe nichts. Und Sie mussten beim Schwimmen immer in diese Richtung schauen, nicht wahr? Genau. In diese Richtung. Sie können gehen, Svetlana. Und schicken Sie mir Ihren Freund rein. Ich gehe mit Ihnen, Svetlana. Da kommen Sie. Endlich. Lassen Sie mich sofort aussteigen. Hier geblieben, mein Freund. Ich muss. Da sehen Sie mich, da ist er wieder. Mama. Svetlana, pass auf, hinter dir. Mama. Was wollen Sie? Du böse. Halten Sie diesen Mann fest. Ich hab ihn, ich hab ihn! Smita! Smita! Smita! Hören Sie die Musik? Sie ist auf der Kassette, die Vlad mir gegeben hat. Sie war für den Film gedacht, in dem Svetlana umgebracht werden sollte. Marzev hatte ihnen Auftrag gegeben. Als der Film nicht gedreht wurde, übernahm er selbst die Regie und die zweite Hauptrolle. Auf die Musik hat er verzichtet. Wir konnten nicht ahnen, dass es um psychisch kranke Menschen geht. Sonst hätten wir die Wachen entsprechend instruiert. Wir haben mit Zuhältern gerechnet, nicht mit gewerbsmäßigen Mördern. Eine merkwürdige Musik. Und sie kommt mir merkwürdig bekannt vor. Sie kennen den Komponisten? Ja, ich glaube schon. Makarov? Geben Sie Svetlanas Leiche noch nicht frei. Ich werde herausfinden, wer Makarov ist. Und eins noch. Lassen Sie eine Liste mit allen leerstehenden Immobilien der Stadt anfertigen. Besonders interessieren mich die, die nicht in der Nähe von Wohngebieten liegen. Geben Sie auf sich Acht. Was ist denn mit dir los? Guten Abend, mein Lieber. Nach so vielen Tagen bist du zum ersten Mal von selbst zu mir gekommen. Sonst bin ich dir nachgelaufen und habe auf dich eingeredet wie der letzte Idiot. Und jetzt? Hast du es dir anders überlegt? Nein, aber ich möchte dich bitten, dass du mir was vorspielst. Wie bitte? Ich möchte, dass du mir was vorspielst. Im Kinosaal steht ein Klavier. Kannst du mir dieses Vergnügen machen? Natürlich, warum nicht? Ich bin doch nur dazu gut, Pianist zu sein und deine Gefühle zu begleiten. Gefällt dir das? Sehr. Du liebst mich, kannst es aber nicht zugeben. Glaub mir, ich spüre das. Glaubst du, sie wird Makarov finden? Sie mutet sich zu viel zu. Sie kann nicht allein hinkriegen, was meine ganze Abteilung nicht geschafft hat. Heute Morgen deutete sie am Telefon an, sie habe eine Spur. Warten wir es ab. Igor, was tust du denn schon so früh hier? Schwänzt du die Schule? In der ersten Stunde haben wir nur Bio. Blumen und Schmetterlinge, das muss ein Mann nicht wissen. Ach so? Und was muss ein Mann wissen? Er muss sich bei Autos und Waffen auskennen. Können Sie sich vorstellen, dass es in meiner Klasse welche gibt, die einen Mercedes nicht von einem Volvo unterscheiden können? Könnte ich auch nicht. Ich kann auch keinen BMW von einem Opel unterscheiden. Oh. Was ist mit Ihnen? Oh. Sie sind ja ganz blass. Soll ich jemanden rufen? Nein. Nein, es geht gleich wieder. Sie war mit Ismailov zusammen. Ich glaube, sie hält ihn für einen der Produzenten des Snuff-Movies. Makarov? Nahe dran, sagt sie. Nahe dran. Ich habe es Ihnen prophezeit. Sie können sich nicht von Kaffee und Zigaretten ernähren. Ich gebe Ihnen erstmal eine Spritze. Danke. Was ist mit Ihnen, Nastja? Frau Kamenskaja, um Gottes Willen. Doucement, meine Herren. Sie braucht Ruhe. Genia, lassen Sie Nummer 18 in der Liste überprüfen. Ich gehe gleich Bescheid sagen. Nummer 18? Nummer 18? Sie glauben, da ist das Studio? Wie um alles in der Welt kommen Sie darauf? Der kleine Igor hat mich darauf gebracht. Er sagte, dass sich ein richtiger Mann bei Autos und Waffen auskennen muss. Da hat er recht. Wahrscheinlich. Können Sie einen Mercedes von einem Volvo unterscheiden? Natürlich. Und eine TT-Pistole von einer Beretta? Selbstverständlich. Und eine Walter von einer Makarov-Pistole? Das war's. Verdammt nochmal. Wir hatten die ganze Zeit den Schlüssel in der Hand. Und haben ihn nicht ins Schloss gesteckt. Damir! Weshalb haben Sie mich hier bestellt? Wollen Sie noch einmal Stunden nehmen? Ich wollte Ihnen vorspielen, was uns zum Verhängnis geworden ist. Anastasia? Ja. Sie hat meine musikalische Handschrift wiedererkannt. Ja, seine Handschrift kann kein Künstler leugnen. Ja. Und das habe ich alles bei Ihnen gelernt. Herr Denisow, ich... Wie sehen Sie denn aus? Was haben Sie? Na los, reden Sie schon. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Herr Denisow. Fünf Leichen haben wir bereits geborgen. Hier stecken noch mehr. Aber das ist noch nicht das Schrecklichste. Was meinen Sie? Oben in Regina Walters Übungsräumen haben wir diese Haarspange gefunden. Sie gehört Denisovs Enkelin. Oh. Sind Sie sicher? Er hat sie ihr zum 14. Geburtstag geschenkt. Das wird mir Eduard Petrovich Denisow niemals verzeihen. Werden Sie abreisen? Noch heute. Ich glaube, ich brauche eine Kur.